Hallo Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt extreme Neigungen. Und ich frage euch, welche extremen Neigungen habt ihr? Esst ihr vielleicht gerne Insekten? Springt ihr vielleicht gerne von Hochhäusern mit Fallschirmen oder mit sowas? Sammelt ihr die Fußnägel eurer Freundin? Oder was auch immer extrem ist. Wenn ihr extreme Neigungen habt oder von extremen Neigungen erzählen könnt, von eurem Freund, von eurer Freundin, dann ruft mich an hier im Studio 0180 5678 111. 0180 5678 111. Extreme Neigungen. Volker, 37. Hi. Ja, hallo Jürgen, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Also Jürgen, ich rufe eigentlich an, ich sammle zwar keine Fußnägel, aber mein Problem liegt auch mehr im sexuellen Bereich, ja. Denn ich bin, ja, wie soll man sagen, im SM-Bereich ziemlich dominant, auch eher sadistisch veranlagt. Mhm. Und ich suche also wirklich händeringend seit 17, 18 Jahren eine passende Partnerin oder eine Freundin, die mit mir vielleicht mal auf so Partys geht oder so Sessions macht. Seit 17, 18 Jahren findest du keine Frau, die mit dir auf solche Partys geht? Doch, ich habe also eine Freundin, aber die ist wirklich nicht in die Richtung veranlagt. Mhm. Sie sagt immer, okay, Fetisch und gucken ist schön, aber so richtig mal so harte Sachen machen, steht sie absolut nicht drauf. Nun heißt die Sendung extreme Neigungen und du scheinst offensichtlich extreme Neigungen zu haben. Erzähl uns mal so ein paar Beispiele, auf was du stehst. Ja, also ich bin praktisch der Typ, der gerne Lederzeug anzieht, von oben bis unten und gerne auf so Partys geht. Ich gehe auch schon ab und zu mal auf so entsprechende SM-Partys. Mhm. Also Lederzeug anziehen heißt auch mit maskiert auch? Teilweise auch, ja. Mhm. Also da trifft man ja die tollsten Leute und man trifft auch tolle Frauen, aber die Frauen sind meistens, wie soll ich sagen, wie die warmen Semmeln unter der Hand weg, die kriegst du nie. Und ich habe also schon inseriert und in Magazinen geschrieben, in einschlägigen Magazinen. Mhm. Erzähl mal noch ein bisschen von dir. Also man könnte jetzt denken, naja gut, Leder anziehen, das ist ja noch nicht so dolle und so extrem. Was ist denn noch extrem an dir? Ja, ich sag mal, es geht praktisch auch um die Beziehung zwischen mir und der Partnerin. Mhm. Die Partnerin sollte also devot sein, also auch... Was möchtest du denn mit der Partnerin machen? Ja, da gibt's ja dann diese diversen Spielchen mit Klammerngewichten und Fesselspielchen und so weiter, was man alles in der Richtung machen kann. Mhm. Das geht natürlich. Was möchtest du mit einer Frau machen? Richtig, genau. Klammerspielchen, was ist das? Ja, das heißt, dass man also praktisch Klammern an die Brustwarzen macht oder an die Schamlippen kleine Gewichte dranhängt. Mhm. Und man kann die Sache also ein bisschen steigern auch im Endeffekt. Wie viel Gewicht hängst du da gerne dran? Ja, ich meine, das fängt so bei 20 Gramm Gewichten an, das kann bis zu 500 Gramm gehen, also für Leute, die wirklich also schon in der Szene lange drin sind und extrem veranlagt sind. 500 Gramm an jede Schamlippe? Ja, das gibt's. Aua. Aua, ja. Die arme Frau. Ja, okay, steht die Frau vor dir mit einem Pfund an ihren Schamlippen hängend, wir müssen das so drastisch darstellen, ne, weil du es ja gerade so auch gesagt hast, und das taunt dich dann an. Das tönt mich an, das macht mich, ich sag mal, geil und die Partnerin, wenn sie so veranlagt ist, die macht's dann auch geil. Und aber eben die entsprechende Partnerin dafür zu finden, ist also wirklich mehr als die Stecknadel im Heuhaufen. Mhm. Hast du denn noch kein einziges Mal eine Partnerin gehabt, mit der du deine Spielchen da so treiben konntest? Doch, ich bin also sogar mal hingegangen und hab Partnerin getroffen. Wenn ich die Vermutung hatte, sie könnten in die Richtung tendieren, da bin ich dann ganz böse auf die Nase gefallen. Mhm. Dann hieß es auf einmal, ey, du bist ja pervers, du bist ein Schwein. Mhm. Und das schlägt dann natürlich unheimlich zurück. Mhm. Ne? Wundert mich eigentlich schon, weil ich glaube, dass es auch in dieser Szenerie genug Frauen gibt, die auf so etwas stehen. Sag uns noch ein anderes Beispiel. Also die Gewichte, das war schon ziemlich plastisch. Auf was stehst du noch, was du mit den Frauen dann machen möchtest? Ja, also man kann da praktisch auch Bondage Spiele, also Bondage halt kommt von Fesseln her, also Fesselspiele irgendwo, dass sich der Partner absolut nicht mehr wehren kann, dass man eine freie Verfügung im sexuellen Bereich, sage ich jetzt mal, nicht im privaten, sondern im sexuellen Bereich, eine freie Verfügung über den Partner hat und dass er praktisch mit sich machen lässt, was ich gerne gerade machen möchte als dominanter Partner. Stellen wir uns das vor, du hast eine Frau vollkommen gefesselt, vielleicht an einen Stuhl oder irgendwie an ein Gitter gefesselt. Was machst du dann mit der Frau? Ja, also wie gesagt, da werden dann teilweise die Augen verbunden, die Ohren verstöpselt, also dass sie nichts mehr hören kann, nichts mehr sehen kann. Die Ohren verstöpselt? Ja, also kann man machen und wie gesagt, dann kommen dann diese diversen Spielchen auf psychische oder physische Belastungsgrenzen angelegt. Das ist ja natürlich bei jedem anders. Mhm. Was sind das für psychische Belastungsgrenzen? Ja, man kann zum Beispiel Spielchen machen, psychisch, dass man jemanden, der mal so veranlagt ist, ich sag mal, so eine Art Folter unterzieht, psychischer Art, so eine Beschimpfung und Verhöre oder sowas ähnliches. Also du würdest durchaus dann eine Frau auch mit Scheinwerfern anstrahlen und sie und ein Verhör simulieren. Richtig, genau. Ja. Und das würde dich dann sexuell, oder das tönt dich sexuell an? Natürlich nur im sexuellen Bereich, meine ich. Mhm. Also privat bin ich total anders veranlagt, sag mal ganz normal in Anführungsstrichen. Hab ich bis zum Verhör noch nicht gehört, deswegen will ich dich da gerne noch was nachfragen. Du verhörst dann diese Frau, die mit den Scheinwerfern angestrahlt ist, die gefesselt ist, und dann geht dir dabei einer ab? Ja, muss nicht unbedingt mir jetzt direkt dabei einer abgehen. Das baut sich natürlich auf. Mhm. Ich sag mal so von 0 auf 100. Ja. Und man kann sich natürlich auch im Endeffekt anders sexuell befriedigen, anstatt Geschlechtsverkehr jetzt. Also Volker, 37, mit extremen sexuellen Neigungen. Das ist, glaube ich, angebracht, dieser Begriff. Und ich kann dir nur wünschen, dass du da irgendwie, ich meine, gut, du bist jetzt in einer festen Beziehung, aber dass du da mal eine Partnerin findest, mit der du das leben kannst. Ja, ich hoffe. Dann ist da gar nichts gegen einzuwenden, ne? Soll ich das sagen? Nein, eigentlich nicht. Vor allen Dingen, wenn keine körperlichen Schäden entstehen und beide damit einverstanden sind, finde ich das ganz okay. Ja. Volker. Toi, toi, toi. Ja, ich danke. Ich kann dir die Frau nicht herzaubern, die musst du schon selbst finden. Ich werde versuchen, okay. Viel Glück, ciao. Danke, tschüss. Unser Thema heute Nacht im 1Live-Talk-Radio, extreme Neigungen. Das muss nun nicht nur bezogen sein auf sexuelle Dinge, sondern das kann auf alles bezogen sein. Wenn ihr mit mir reden wollt, dann ruft an 0180-5678-111 und ihr könnt mir auch faxen unter 0180-5678-110. Wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann vielleicht und gegebenenfalls zurückrufen können. Es geht weiter mit Elisabeth. Elisabeth hat aufgelegt. Dann machen wir es weiter mit Frank. Frank ist 35. Jawohl, hallo. Hallo Frank. Deine extremen Neigungen. Ja, wir sind jetzt schon wieder beim Thema Sex, könnte man fast sagen. Mhm. Also ich stehe auf Intimpiercing. Und bei dir selbst oder bei Frauen? Bei mir selbst und auch bei anderen Männern. Und schwul bist du also? Ja. Ja. Und genauso noch auf, ja, ich sag mal, Edelstahl, also im weitesten Sinne von Cockring oder sonst Ring auch am Sack tragen, ja. Mhm. Ja. Beschreib doch mal die Funktion, das wissen nicht alle Leute, eines Cockrings. Ja, was für was der gut ist. Ja, was ist ein Cockring? Ja, ein Cockring, da sieht man eben ja Schwanz und Sack durch, ja. Mhm. Und das gibt halt einen selbst irgendwie ein ganz geiles Feeling. Und hat, soweit ich weiß, auch die Funktion, dass man, dass die Erektion länger hält, ne? Ja, gut, das hat diesen zweiten Effekt, ja. Mhm. Ist es nicht sehr bei mir im Vordergrund steht. Ja, ist es nicht sehr unangenehm, ich sag jetzt mal, das ganze Päckchen durch diesen kleinen Ring durchzuknubbeln irgendwie? Ist das nicht schwierig oder tut das nicht weh? Nö, ich denke, dann muss man eben nur die richtige Größe finden. Ja. Das bedarf vielleicht mehrere Käufe erst mal, bis man den richtigen gefunden hat. Also Intimpiercing, du stehst auf Intimpiercing. Genau. Beschreib's mal genau, welches Piercing magst du besonders gerne? Also es nennt sich in der Fachsprache Prinz Albert Piercing. Prinz Albert? Ja, da können wahrscheinlich jetzt nicht viele was mit anfangen. Nee, ich auch nicht. Deswegen können wir das vielleicht mal erläutern. Ja. Also es ist eben Piercingring, der dann durch die Harnröhre nach vorne gezogen wird. Durch die Harnröhre? Naja, eben nicht komplett durch, nur im oberen Bereich eben nach vorne in Richtung, wo dieses Bändchen normalerweise ist. Mhm. Also das ist schon ein extremeres Piercing, ne? Als nur durch das Bändchen. Ich denke schon, für die meisten wird es sich jedenfalls so anhören, ja. Mhm. Du hast es selbst bei dir? Ich habe es selbst bei mir, ja, seit einem Jahr etwa. Wo hast du das machen lassen? Und das habe ich sogar selbst gemacht. Du hast es selbst gemacht? Ja. Durch die Harnröhre durch? Ja. Besteht nicht eine sehr große Infektionsgefahr, zum Beispiel? Ja, wenn man das nicht steril macht, auf jeden Fall. Du hast es steril gemacht? Ja. Hast du medizinische Kenntnisse? Nein, aber eben aus der Apotheke kann man sich ja dann Sterilisationsspray kaufen. Mhm. Und, und du hast selbst zugestochen? Genau. Wow. Ja. Hat es nicht sehr weh getan? Ja, genau, das fragen mich die meisten, ob das sehr weh tut, ja, wenn man das sieht dann später. Ich muss sagen, man muss nur eben aufpassen, dass man jetzt keine Ader erwischt. Aber ansonsten kann man da Glück haben, dass es den eben nicht schmerzt. Ja, was ist, wenn man eine Ader erwischt dabei? Naja, dann fängt es halt an zu bluten. Und könnte ihn aufhören. Ändern. Also, ist vielleicht nicht unbedingt geeignet, dass man das selbst macht, sagen wir mal an dieser Stelle. Ja, ja, klar. Dass man, wenn man sowas will, vielleicht doch zum Arzt gehen sollte oder zu Leuten, die davon Ahnung haben. Ja, oder professionellen Piercer. Genau, ja. Aber das ist natürlich auch so eine gewisse Hemmschwelle. Also ich hatte mich das eben nicht so getraut, zu einem Piercer zu gehen, das machen zu lassen. Mhm. Und dann dachte ich, probierst du das einfach erstmal selbst, ob das geht. Bist du beschnitten? Nein, das nein. Das heißt, du kannst die Vorhaut schon bewegen, hoch und runter. Ja. Ja. Und oben hängt dann dieser Ring da. Richtig. Der ja. Ring da dran. Mhm. Behindert das nicht beim Onanieren zum Beispiel? Eigentlich nicht, gar nicht. Also das ist kein Problem, aber man sollte ihn beim Verkehr eben abziehen, weil man sonst das Kondom unter Umständen beschädigen kann. Das ist ganz einfach, das Ding wieder rauszunehmen. Ja, das ja, geht. Ja, genau. Ja. Auch ein wichtiger Aspekt, ne? dass man da eben mit einem Kondom dann das nicht handeln kann, das Ganze. Richtig. Ja. Gibt es sonst irgendwie einen Nachteil noch für dich von diesem Piercing? Eigentlich nicht. Nein. Also das trage ich auch nicht permanent übrigens, sondern nur dann eben, wenn ich Lust drauf habe. Also man muss sich dieses Loch so vorstellen wie ein Loch im Ohrläppchen, das man immer wieder benutzen kann. Geht, und wenn man natürlich den Ring lang nicht benutzt, dann schließt sich auch wieder. Genau, ist klar. Ja. Macht dich das auch besonders an, wenn dich jemand an diesem Ring zieht? Ja, das schon, ja. Ja. Genau, und schön ist natürlich auch jemand zu finden, der auch so einen Prinz-Albert-Ring trägt, aber gibt es leider sehr wenig Männer, habe ich festgestellt. Was ist da so schön dran, wenn der auch so einen trägt? Ich finde es schön, eben weil es so selten ist. Ach so, ja. Und kann man die auch mit Fantasie auch gemeinsam was zusammenstellen, zum Beispiel, dass man sich gegenseitig in die Kette legt, zum Beispiel, wenn sich ja, so, der Ring Gewicht dranhängt, wie schon der Vorgänger ja. an Schamlippen der Frau wollte, ja. Ja. Also auch da sind die Fantasiegrenzen weit. Warum heißt das Prinz Albert Ring? Ja, weißt du das? Habe ich noch nicht ganz endgültig festgestellt, wo das herkommt. Aha. Aber es hat doch irgendwie eine geschichtliche Bewandtnis. Ja. Beschreib doch noch ein bisschen eingehender, was du bei anderen Männern dann auch so erregend findest, wenn sie generell im Intimbereich gepierst sind. Überhaupt eben, ich sag mal, im weitesten Sinn mit ja, Edelstahl behangen. Also das kann der Prinz-Albert-Ring sein, es kann der Cockring sein, es können auch zwei oder drei manche schaffen, es auch mehrere hintereinander zu ziehen. Mhm. Oder auch eben zum Beispiel nur sogenanntes Ball-Stretching, dass man eben nur den Sack streckt durch Anlegen von Ringen oder Gewichten. Mhm. Und das ist ja alles eigentlich mehr so im Bereich ja, Spielzeug, würde ich mal sagen. Edelstahl-Spielzeug für ja. Männer. Ja. Versuche es mal uns zu vermitteln, ja. warum du das sexuell erregend findest, wenn du das bei einem anderen Mann siehst. Schwer zu sagen. Die Frage ist gut. Also irgendwie, kannst du mir sagen, gefühlsmäßig, es hört mich jedenfalls an, ja, wenn ich das sehe, weil es doch ein bisschen ausgefallener ist. Das hat nicht jeder. Und viele finden es auch pervers. Ich weiß zwar nicht, warum es unbedingt pervers sein soll. Denn andere arbeiten ja zum Beispiel mit Dildos, ja, und gut, ja, ich stehe nun mal eben auf Edelstahlspielzeug. Es ist also ganz eindeutig so, wenn du einen Mann behängt mit solchen Sachen oder ausgestattet mit solchen Sachen siehst, nackt siehst, dass sich das viel mehr stimuliert, als wenn du einen Mann gänzlich nackt siehst, ohne irgendwelche Accessoires. Ja, kann man so sagen, genau. Wie bist du auf diese Leidenschaft bei dir selbst gestoßen? Ja, eigentlich durch Betrachtung anderer Männer, die das eben trugen und dann auch diverse Bilder in Magazinen, nur es gibt es eben selten und vielleicht ist es auch deswegen, weil es eben etwas vielleicht ja, nicht verboten, aber eben was Seltenes hat. Ja. Nun hatte Volker ja gerade das Problem, dass er sehr, sehr schwierig nur Frauen findet, die genauso drauf sind wie er. Findest du leichter Männer, die in ähnlicher Weise geschmacklich ausgerichtet sind? Nein, leicht auf keinen Fall, weil man sieht es ja eben nicht. Man sieht es nicht, wenn man kennenlernt. Ja, annoncierst du schon mal, dass du genau ich habe es schon mal probiert mit Angabe, dass ich eben auf Intimschmuck stehe oder auch in Sextoys, eben in dieser Richtung mit Edelstahl, aber es melden sich doch recht wenige. Mhm. Gibt es da in diesem Bereich bei dir noch eine ganz besondere Fantasie, die du gerne mal leben möchtest, bezogen auf einen Mann und Edelstahl, was du bisher noch nicht erlebt hast? Höchstens extrem. extrem behangen. Also ich habe mal ein Foto gesehen im Web, also im Internet eben, und da tauchte mal ein Mann auf, der hatte also mehrere Hantelscheiben sogar an seinen Sack gehängt. Hantelscheiben? Hantelscheiben. Also der Sack, der war ungefähr so lang bis an die Kniescheibe. Das war schon recht extrem. Das gefällt dir? Ja, das hat mich natürlich schon sehr beeindruckt, aber das wollte ich selbst an mir nicht machen. Stelle ich mir fürchterlich schmerzhaft vor. Ja, bestimmt. Ja. Und wie sieht der arme Hodensack hinterher aus, wenn man die Hantelscheiben wegnimmt? Richtig, ja. Der schlabbert dann ja immer bis zu den Knien. So, und die Fortpflanzung steht auch in großer Gefahr, ja. Falls das überhaupt gewollt ist. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass es bei dir nicht unbedingt gewollt ist, oder? Nein, nein, das nicht. Gibt es denn bei der ganzen Sache jetzt ganz im Ernst nochmal auch, du klingst ja auch recht seriös, der sich darüber auch Gedanken gemacht hat, gibt es da medizinische Gefahren, dass du hast gerade den einen Hinweis schon gebracht. Können sonst auch noch irgendwelche schlimmen Dinge passieren dadurch? Sag mal, höchstens, wenn jemand dadurch so in Rage kommt, dass er sich vielleicht noch mehr zulegen will an Ringen zum Beispiel, dass man sich schon anfängt langsam dauerhaft zu schädigen. Ja, sag mal, wenn man das Loch zum Beispiel immer größer pierst, ja, man will vielleicht noch einen zweiten Ring oder überhaupt einen größeren, dicken Ring. Also die Verletzungsgefahr ist gegeben. Die Verletzungsgefahr besteht natürlich auch. Und die Möglichkeit, Selfie-Sex zu betreiben, ist natürlich dadurch sehr eingeschränkt, um das auch nochmal klar zu sagen, zu unterstreichen. Ja. Also aber du bist selbst da vorsichtig und für dich ist das auf jeden Fall ein Thema, dass du die Dinge rausnimmst, wenn du richtig Geschlechtsverkehr hast. So ist das, Danke für den Anruf und für das, was du erzählt hast. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Peter, 32. Ja, hallo, Domian. Extreme Neigungen. Ja. Was hast du zu erzählen? Ja, ich stehe auf Gelb und Rot. Du stehst auf Gelb und Rot? Ja. So ganz einfach auf Gelb oder Rot? Ja, Gelb und Rot muss man als Henkycode in der schwulen Szene sehen. Ah, es kommt wieder was Sexuelles. Ja. Aha. Das wusste ich jetzt nicht, dass das, also ich bin, glaube ich, schon recht informiert, aber das habe ich jetzt nicht gleich im ersten Moment assoziiert. Gelb und Rot. Was bedeutet denn Gelb und Rot? Also man kann die Farben auch jetzt getrennt sehen. Nicht grundsätzlich Gelb und Rot, Gelb alleine oder auch Rot alleine. Da können auch noch die anderen Farben wie Blau, Dunkelblau sein, die für mich durchaus interessant sind. Nun fangen wir doch erstmal mal mit Gelb an. Was bedeutet Gelb? Gelb heißt pinkeln, das heißt den anderen Partner bepinkeln oder sich selber gerne bepinkeln lassen. Auf sowas stehst du? Ja. Das ist natürlich wirklich eine extreme Neigung. Genau. Ist das jetzt, bin ich informiert, dass so manche Jungs in der schwulen Szene hinten so ein Tuch raushängen lassen? Ja. Ist das sowas? Genau. Also wenn du hinten aus der Hose ein gelbes Tuch raushängen lässt, wissen die anderen, aha, das ist der Peter und Peter möchte gerne angepinkelt werden oder pinkel gerne an. Genau, das kann also eigentlich ein gelbes Tuch sein, was dezent gefaltet ist. Es kann ein Tuch sein, was einfach nur über die Ecke natürlich weiter raushängt. Das kann mal so und mal so gestalten. Das ist so eine dezente Geheimsprache in der schwulen Szene, ne? Ja. Also hetero Jungs, passt auf, wenn er irgendwelche gelben Taschentücher raushängen lässt, das könnte auch missverstanden werden. Ja, es gab ja mal einen Film, da gab das ja auch Probleme. Ja, ganz genau. Jetzt erzähl, was Rot bedeutet. Ja, Rot bedeutet im Grunde genommen Faustfick. Ja, Fisting. Das ist also dann im Grunde genommen die Faust in den After Darm After einführen und entsprechend weiter tiefer mit dem Arm eindringen können. Mhm. Darauf stehst du auch? Durchaus, ist nur auch, ich finde, überhaupt das Extremste, was es so gibt im Bereich der sexuellen Spielarten. Stehst du in dieser Sache, spielst du da den passiven Part oder auch aktiv? Ich stehe in vielen Sachen gerne in dem aktiven Bereich, durchaus kommt das andere auch vor, also dass ich auch mal der Passive bin. Mhm. Also ich trage also selber gerne dann entsprechend so, dass die anderen Bescheid wissen, er ist aktiv und diejenigen, die das wollen, sich das gefallen lassen, da kommt es eben auch dann dazu. Peter, das ist ja nun dieses Fisting ein sehr für viele Menschen unbegreiflicher Vorgang. Ich weiß, ich hatte ein einziges Mal jemanden hier in der Sendung, der hat ausführlich darüber erzählt, nämlich wirklich das Einführen der Hand bis an das Gelenk in den After des anderen. Ja. Das ist für viele Menschen unglaublich. Ja. Wenn du das aktiv betreibst, reden wir mal von der aktiven Seite, wenn du das bei einem Mann, ich gehe davon aus, dass es immer Männer sind, ja, bei einem Mann machst, was bringt dir das? Was macht das mit dir? Es ist ein Zusammenspiel von Vertrauen und auch Geilheit. Es spielt eigentlich immer beides mit. Also man steht im Grunde genommen immer in diesem Kampf zwischen dem Drang, selber weiter reinkommen zu können, aber genauso gut auch aufzupassen und den anderen im Grunde genommen in seiner Geilheit zu stoppen, wenn er sagt, weiter, und du merkst im Grunde genommen, du würdest alles kaputt machen. Mhm. Also es steht im Grunde genommen immer, und das ist eigentlich dieses Auf und Ab in diesem Ablauf. Das ist also keine Sache, die in 5 Minuten passiert. Wie lange dauert denn so ein Vorgang? Also es gibt durchaus Situationen, wo die Partner sehr gut vorbereitet sind und sich das Ganze in einer Viertelstunde abhandeln lässt, auch nicht unbedingt immer von der Tiefe die Rede ist, aber alleine von dem Zustand überhaupt mit der Hand oder mit der Faust oder weiter reinzukommen. Es kann aber auch sehr viel länger dauern, ne? Ja, das kann sehr viel länger dauern, also da gibt es also Sachen, dass sich also über Stunden und über den ganzen Tag hinwegzieht, also mit gewissen Pausen, dann auch Unterbrechungen und entsprechenden. Wie lange dauert es denn, bis eine, ich sag mal, durchaus normal gebaute, kräftige Männerhand durch den Schließmuskel nach innen vorgedrungen ist? Also das ist in den meisten Fällen ein Vorgang, der schon noch sehr schnell stattfinden kann, wobei man dazu sagen muss, dass der sich das gefallen lässt, in der Regel vorbereitet ist. Wie bereitet er sich darauf vor? Der bereitet sich darauf vor, indem er selber zu Hause schon eine Spülung macht. Also eine Darmspülung? Mit warmem Wasser oder auch entsprechend da vorbereitet, um entsprechend weiter zu sein. Und im Kopf ist man auch, es ist auch eine Kopfsache. Also man kann per Konzentration den Schließmuskel so entspannen, dass es kein Problem ist, eine Hand doch durchzubekommen. Ja. Dennoch ist diese ganze Sache ja nicht sehr leichtfertig zu praktizieren, denn es bestehen ja durchaus Verletzungsgefahren. Ja, also da gehört natürlich auch ein bisschen die Verantwortung. Also so toll und so geil sich das anhört und der andere vielleicht auch abgedreht ist, sollte man eben immer noch derjenige sein, der aufpasst. Zum Beispiel zu sagen, die Fingernägel sind geschnitten, die Fingernägel sind gefeilt. Eigentlich ist mit einem Handschuh, also das heißt Einmalhandschuhe oder auch Latexhandschuhe, die länger sind, um wenigstens diesen Bereich noch zusätzlich zu schützen. Denn es kann ja zur inneren Verletzung des Darms führen. Ja, da sind also kleinste Risse schon möglich, die durchaus auftreten können, die auch nicht weiter kritisch sind, aber im Grunde genommen im Zusammenspiel doch einfach beachtet werden soll. Also auf jeden Fall sollte jemand, der in dieser Richtung irgendwelche Ambitionen hat, sich da sehr sachkundig erstmal machen und gut informieren. Durchaus. Da also man nicht einfach nur auf das Foto und auf das, was da stattfindet, einfach nur fixieren, was natürlich im Grunde der ausschlaggebende Punkt ist. Aber er sollte zumindest auch dazu übergehen und sagen, das kann man ja im Grunde genommen in meinem Spiel schon mit sich selber stationieren. Wenn man entsprechend großen Dildo hat und so, dann findet man ja auch schon im Grunde seine Grenzen. Wenn du die dann entsprechend jetzt auf eine Hand, die ja dann auch nicht so kalkulierbar ist. Also denn wenn jetzt der andere doch etwas intensiver ist, dann muss der auch mit dem Zeichen Stopp, wie zum Beispiel eine SM-Szene, ja auch wichtig ist. Wenn du richtig tief eingedrungen bist in den After eines Mannes, was spürt man denn dann in der Hand? Wie fühlt sich das an? Also man spürt im Grunde genommen 2 Sachen. Einmal spürt man im Grunde genommen die ganzen Bewegungsmechanismus des Darms mit, dieses Auf und Ab des Darms. Man spürt vor allen Dingen auch eine sehr große Wärme. Spürt man auch die Wirbelsäule oder Knochen oder die Rippen gar? Ja, also man geht ja im Grunde genommen erst über den ersten Schließmuskel. Ich bin bin also jetzt kein Arzt, mhm. da müsste ich ja eher meine Freundin fragen, mhm. aber wo man eben sagen kann, man geht über den Schließmuskel vorne rein, kommt dann im Grunde genommen in den ersten Bereich, mhm. wo danach ja auch schon im Grunde genommen der Kot im Grunde genommen kommen würde, wenn nicht die Spülung schon mhm. Vorangegangen ist. Und dann geht es im Grunde genommen weiter und kommt im Grunde genommen in den zweiten Schließmuskel rein. Mhm. Das ist also Untersuchung, die ja der Arzt auch schon mal macht, indem er ja dann auch den Patienten mit den Medikamenten vorbereitet. Und dann kommt im Grunde genommen der zweite Schließmuskel. Und das ist auch schon also sehr spannend. Die Schließmuskel arbeiten also auch noch sehr weit und sehr lange, können sehr lange arbeiten, wenn also jetzt die Entspannung da mhm. ist, aber auch wiederum noch anhält, die Spannung noch anhält und der Arm ist drin, schnürt es auch ab. Also mhm. man kann durchaus selber in die Gefahr kommen, so abgeschnürt zu werden, als wenn einer sagen würde, er nimmt eine Kordel und bindet dir jetzt den Oberarm ab. Und ist es denn auch da muss man selber ein bisschen, klein bisschen beiarbeiten, dass es wieder locker wird, sonst ja, wenn man die Finger abbinden würde. Hast du denn von innen quasi auch schon die Wirbelsäule eines Menschen ertastet? Ja, ja. Durchaus. Also ich bin auch über den Punkt hinweggekommen, dass man, der Darm ist ja nun letztendlich eigentlich in Schlingen gefasst. Man hat nicht den Eindruck, dass man jetzt komplett diese Windungen umgeht, aber auf einmal kommt dann doch ein Punkt, wo es man nicht so weitergeht und dann gibt es wieder diesen Rutscheffekt. Mhm. Also es gibt, wie wir das auch schon gesagt haben, zahlreiche Risiken bei dieser sexuellen, sehr extremen Spielart. Ich glaube, ein ganz großes Risiko besteht für den passiven Part dabei, dass sich auf Dauer der Schließmuskel ausdehnt und ausleiert. Ne? Da gehört aber schon sehr viel dazu. Also wenn man jetzt extreme Videofilme sieht, wo dann im Grunde genommen auch durch die Geilheit, durch Schläge und sonst was derjenige im Schließmuskel erregt wird, dass man sagt, das klaffende Arschloch, um es mal so auszudrücken auf Deutsch, dann ist es im Grunde genommen schon ein Punkt. Aber allgemein würde ich doch sagen, reguliert sich das über den... Es kommt sicher darauf an, wie oft man das praktiziert. Ja. Eine Frage zum Schluss noch an dich, Peter. Wenn du das dann gemacht hast bei einem Mann, wirst du ja... Setze ich mal voraus, ich weiß es nicht, nicht die ganze Zeit über sexuell erregt sein, sichtbar erregt sein. Ist das so? Das ist so. Das ist so. Also man ist nicht derjenige, der selber dabei auch dauernden Stände hat. Wie ist es denn danach, wenn du dann den Arm wieder herausgenommen hast? Gibt es danach dann rituell immer noch einen Geschlechtsverkehr oder war es das dann? Er kann stattfinden, aber man muss bedenken, meistens sind... irgendwelche Fette in Gange, die genommen werden, um da weiterzukommen. Das ist also kein Vorgang, wo man einfach mit der bloßen Hand gearbeitet hat, wo sie sich einfach auf die Körperflüssigkeit des anderen verlassen hat. Das ist meistens Crisco oder Creme oder sonstiges. Also mit Gleitcreme hat man oft nicht immer die besten Erfahrungen, sondern man da nicht anschließend mit einem Kondom einfach mal Geschlechtsverkehr hat. Auch wichtiger Hinweis. Ne? Da würde man doch dazu zu übergehen. Dann kann man vielleicht noch eher meistens in der ganzen Sache dazu übergehen, den Geschlechtsverkehr vorwegzunehmen. Was ist eigentlich? Doch einfach mal sagen, man hat vorher noch den Geschlechtsverkehr. Ja. Was ist eigentlich, wenn der passive Teil der ganzen Aktion währenddessen, wenn das sich über Stunden hinzieht, mal pinkeln muss? Was dann? Ja, da passt ja Gelbhut rein. Dann pinkelt er unter sich. Das ist ja auch meistens eine Sache, die kann entsprechenden Räumlichkeiten stattfinden, die das einfach auch zulassen, dass es läuft. Oder man hat zu Hause das ja auch nicht einfach im Bett auf der Matratze, die sich doch das schlecht reinigen lässt. Da ist dann entweder doch Leder im Spiel oder der Sling im Spiel, wo man es praktizieren kann. Und drumherum ist die Umgebung doch so, dass auch man einfach laufen kann. Oder wenn es über längere Zeit hinweg geht, geht es auch dazu über, dass man sich darauf vorbereitet, in unmittelbarer Nähe viel Wasser zu haben. Beide kommen also auch in Temperaturen, die durchaus dazu führen, dass man Durst verspürt und das muss dann auch ein bisschen greifbar sein. Lieber Peter, ich danke dir für die, das war interessant, was du erzählt hast, für deine Schilderungen. Vielleicht ein ganz dringender Hinweis noch, dass man so etwas niemals unter Drogeneinfluss machen sollte. Ne? Weil das ist richtig. man dann natürlich nicht mehr so sensibel vorgehen kann. Ich danke dir sehr herzlich. Das war wirklich eine extreme Neigung. Vielen Dank. Alles Gute. Ne? Tschüss. Dann. Ciao. Danke auch. 1.30 Uhr und 20 Sekunden. Und jetzt nochmal Pause. Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit dem Talkradio Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema extreme Neigungen. Bisher haben wir viel aus dem Bereich Sexualität gehört, muss aber nun auch nicht sein. Welche extremen Neigungen habt ihr? Welche extremen Neigungen hat vielleicht euer Partner oder eure Partnerin? Und wie gefallen euch diese Neigungen? Wie könnt ihr damit umgehen? 0180, meine Telefonnummer, 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Herzlich willkommen, 16 Jahre alt, Stefan. Ja, hallo Domian. Hallo Stefan. Ich möchte dich erstmal grüßen, also du hast eine sehr tolle Sendung. Danke. Und mein Nervenkitzel ist der Adrenalinstoß. Der Adrenalinstoß? Ja. Aber durch was ausgelöst? Ja, zum Beispiel beim Mountainbike mache ich die Bremsen sehr locker und fahre dann eben downhill, heißt es, also im Bergab und die Straßen runter und ich probiere halt, überlebe ich es nicht und oder anderes Beispiel beim Sex. Stopp mal eben, bleiben wir bei dem Mountainbike nochmal. Du machst die Bremsen locker, das heißt, dass das Ding nicht richtig bremst. Ja, genau. Und du fährst den Berg runter auf eine Straße und da fahren Autos. Ja. Und wie geht das denn? Bremst du es dann letztendlich doch noch oder versuchst du denn den Autos auszuweichen? Ja, ich weiche denen aus, also ich bin mir immer selbst überlassen, so schaffe ich das jetzt und dieser Kick da. Dabei. Also die Bremsen nutzen dir da gar nichts mehr? Nee, also... Fast nichts? So 20% schätze ich mal, also nicht viel. Beschreib doch da schon mal gab es da schon mal eine sehr brenzlige Situation? Ja, zum Beispiel habe ich in der Kurve die Kurve nicht mehr gekriegt und bin eine Böschung runtergeflogen, habe mir dabei halt einen Arm aufgebrochen und halt Schürfwunden und so Schnittwunden, das ist eigentlich alltäglich. Das ist alltäglich, aber es wäre nicht alltäglich, wenn du auf die Straße rast und dich ein Auto anfährt. Ja, das ist die Gefahr, das ist der Thrill dabei. Ja, und wenn ich dann eben unten bin, dieser Adrenalinstoß, wenn ich denke, das Herz, das fliegt mir jetzt gleich raus. So. Jetzt bist du unten, wir spielen das mal durch. Du rast da runter, die Autos fahren, die Straße ist ziemlich frequentiert und es gelingt dir irgendwie, dich da durchzuschlängeln. Ja, irgendwie gelingt es mir immer. So, und jetzt hast du den super Adrenalinstoß im Leib. Ja. Was passiert dann sofort danach? Was machst du? Danach, ich bin erstmal baff, ich setze mich erstmal 10 Minuten hin, ich kann nicht mehr, ich zitter dann, ich bin halt wie weg, deshalb wie Orgasmus, ich kann dann einfach nicht mehr. Du setzt dich dann an den Rand der Straße? Ja, wenn ich also unten, wenn es wieder flach wird, dann fange ich an mit zittern, also das ist wie wenn ich gerade was überlebt habe, also wie wenn du jetzt einen Flugzeugabsturz hast. Ja, wie lange hält das an? Um 20 Minuten. So lange? Ja. So lange. Also es ist wirklich wie ein Rausch, ne? Ja, ein Rausch. Ja, es ist wie wenn du eine Droge nimmst. So, und danach, wenn es dann abklingt, wie fühlst du dich dann? Ja, das ist halt dann gleich die Sucht danach nochmal am liebsten. Jetzt wolltest du gerade noch ein anderes Beispiel nennen. Ja, oder zum Beispiel beim Sex eben nämlich nie Kondome. Eben auch um diesen Nervenkitzel zu haben, so kriege ich jetzt AIDS oder kriege ich eine Krankheit oder nicht. Dieses, dieser Spiel mit meinem Leben, so das... Dieses, danach ist eben auch wieder dieses... Gehst du denn regelmäßig dann zu einem AIDS-Test und... Ja, ich habe jetzt schon zweimal einen gemacht. Und aber die letzten zweimal habe ich bis jetzt noch nicht, weil es eben erst kurz wäre. Aber eben auch wieder dieses Herzflattern, dieses... Warum machst du das? Ich weiß es selber nicht. Das ist meine Droge, das ist mein Extrem. Ich weiß, also ich kann es nicht beschreiben. Wie lange machst du das schon? Sucht. Es hat schon als Kind angefangen. Ich bin eben als Kind schon mit dem Fahrrad irgendwo runtergerast oder halt, ich habe alles extrem gemacht, alles immer dieser Nervenkitzel und ja und. Du hast aber bestimmt irgendeine Idee, aus welcher Ecke das kommt in dir. Ich weiß auch nicht. Warum spielst du mit deinem Leben? Vielleicht, ich weiß nicht, es ist nicht mal die Coolness so, dass ich vor anderen cool dastehe, sondern es ist dieses Gefühl, dass ich was mit meinem Leben mache, so, dass es mir was bringt, dass ich am Schluss irgendwann mal da sitze und sage, wow, ich habe jetzt 100 Mal mich den Berg runtergefahren, habe 100 Mal überlebt. Aber was bringt es dir, wenn du ständig die Gefahr eingehst, tot zu sein, zu sterben? Ich weiß nicht, ich... Du kannst bei diesen Aktionen da, wenn du den Berg runterfährst, draufgehen, ne, kannst du? Ja. Und du kannst letztendlich auch draufgehen, wenn du dir AIDS holst. Ja, eben dieses Gefühl so, dieses Angstgefühl so, schaffe ich jetzt nicht, habe ich wieder diese Hürde genommen, dass ich es wieder geschafft habe oder nicht, eben dieses Kribbeln im Bauch. Wobei, das ja noch wieder ein Unterschied ist mit dem Runterfahren, das liegt ja, ja noch so ein bisschen in deiner Leistung, sage ich jetzt mal, in dicken Anführungszeichen, wie du da fährst. Bei AIDS ist es ja ein reines Wabonspiel. Das ist ja keine Leistung. Entweder passiert es für dich oder du hast Glück gehabt. Ja, eben auch dieses Gefühl, eben danach dann so, danach sitze ich eben auch da und habe dieses Kribbeln im Bauch, dieses Herzflattern so, verdammt, habe ich jetzt diesmal... Was ist das denn für ein Gefühl? Du bist 16 Jahre alt und wenn du dir vorstellst, dass du vielleicht nächstes Jahr sterben wirst, ist das ein für dich schönes Gefühl, die Vorstellung? Also, wenn ich jetzt sterbe, eben beim Downhill, beim Berg runterfahren mit dem Fahrrad oder beim Sex, dann war das für mich, war das beim schönen Gefühl etwas, wie wenn ich jetzt irgendwie an was Normalem sterbe, wenn mich jetzt jemand überfährt oder wenn ich vom Baum runterfliege oder... Ja, natürlich, aber du hast ja nun die Chance, wenn alles relativ normal läuft, vielleicht diese tollen Gefühle noch viele Jahrzehnte zu leben und nicht nur vielleicht ein Jahr oder nur noch ein paar Monate, wenn du mit deinem Leben ein bisschen sorgfältiger umgehst. Weißt du, ich kann das super gut nachvollziehen, dass man so einen Thrill sich sucht. Ja. Aber es grenzt dann irgendwann an schiere Dummheit, wenn man sein Leben wirklich ganz real damit, ganz real damit gefährdet. Und das tust du. Und das ist so traurig letztendlich. Weil du bist ein junger, gesunder Typ und das ganze Leben liegt noch vor dir. Du kannst 1000 Sachen noch machen. Ja, klar. Aber und du spielst mit deinem Leben so, als wäre es irgendwas. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Ist doch bescheuert. Ja, klar, aber ich weiß nicht, das gehört einfach zu meinem Leben so. Ja, aber du könntest dir doch Sportarten noch irgendwie andere Art suchen, die wirklich auch sehr, sehr anstrengend sind und mit sehr viel Adrenalinschub auch verbunden sind, aber wo es nicht gerade um Leben und Tod geht. Ja, das Normale, das ist immer dieses Einfache, so, da fliege ich halt mal. Weißt du, lass mich fragen, was möchtest du vom Beruf mal machen? Vom Beruf eigentlich Hotelfachmann, also was stinknormales, aber irgendwie. Mach doch mal ein Praktikum im Krankenhaus. Auf einer AIDS-Station. Ich könnte schwören, wenn du da 3-4 Wochen gearbeitet hast, wirst du nie wieder so leichtfertig sprechen, wie du es mir gerade gesagt hast, und ohne Kondom Geschlechtsverkehr. Ja, okay. Ist vielleicht eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob es mir was bringt. Ja, aber es ist die Konfrontation auch mit einer ganz anderen Realität, die du bisher noch nicht so erlebt hast. Das wäre vielleicht gar nicht der schlechteste Weg, um halt für dich auch so ein bisschen bewusstseinserweiternd an die Sache ranzugehen. Weil ich finde, bis zu einem gewissen Punkt finde ich das cool und mutig, sowas. Aber ab wiederum einem anderen gewissen Punkt, wie ich gerade sagte, finde ich es einfach nur doof. Dumm. Ja, das ist schon irgendwo, dieses Dumme, was ich manchmal habe, das stelle ich mir danach auch vor, so, sag mal, das war doch eigentlich wieder bescheuert, aber danach, wenn ich wieder in diese Situation komme, dann kann ich einfach nicht. Das ist wie ein Raucher, der aufhört und eine Zigarette wieder sieht und wieder anfängt. Das ist einfach dieses Lustgefühl, dieser Kitzel. Überleg das mal mit dem Praktikum. Okay, das wäre sehr cool. So. Stefan. Ja, könnte ich vielleicht noch 2 Freunde grüßen? Eigentlich nicht, aber du darfst das einfach mal. Okay, ich grüße den Thomas Banwart und den Nikias Ruhoff. Vielen Dank und ich werde es mir zu Herzen nehmen und ich probiere es mal. Ja, das wäre sehr schön. Danke. Mach's gut, tschüss. Ja, ciao. Jetzt begrüße ich den 19-jährigen, wie heißt er? René. Irgendjemand hat den Fernseher oder das Radio nicht leise geschaltet. Hallo? Und irgendjemand lacht im Hintergrund. René, wer ist da bei dir? Ein Freund. Zwei Freunde. Aber ihr müsst den Fernseher runterschrauben, sonst die Lautstärke, sonst können wir nicht. Ach so, ja. Oder geh in einen anderen Raum oder so. Ja. Besser so? Ja, ich glaube ja, ich höre mich jetzt nicht mehr im Hintergrund. Okay, extreme Neigung. Ja. Und zwar, ich fresse gerne Kot. Du? Ja. Mhm. Von wem? Von meiner Freundin zum Beispiel. Ist die nebenan? Die ist im Moment nicht da, nein. Mhm. Weil ihr gefällt es auch nicht so. Also sie macht eigentlich nicht so mit, gerne. Mhm. Ja. Seit wann machst du das? Seit 2 Jahren. Wie bist du drauf gekommen? Durch einen Pornofilm. Mhm. Ja. Das hat mich halt ein bisschen angemacht. Wie? Das hat mich halt angemacht, als ich das gesehen habe. Ja. Und dann hast du das irgendwann deiner Freundin gesagt? Ja. Und was hat die darauf erwidert? Dass sie es halt nicht so gut findet. Und, ja. Aber sie lässt es zu? Sie hat es einmal zugelassen, ja. Du hast es einmal gemacht? Ja. Und wie hast du dich dabei gefühlt? Wie war das? Also, es war ein gutes Gefühl. Du hast dich dabei nicht geekelt? Nein. Aber es ist doch schon sehr pervers. Mag sein, ja. Mhm. Stimmt das, was du mir erzählst? Ja. Ich bin nicht sehr überzeugt im Moment. Also entweder hat es nicht gestimmt oder er traut sich nicht weiter zu erzählen. Aber auch sowas gibt es. Jetzt machen wir weiter mit Elisabeth. Und Elisabeth ist 43. Ja, grüß dich, Jürgen. Hallo, gerade wollte ich dich schon mal haben, da warst du weg, glaube ich. Ja, irgendwie war die Verbindung unterbrochen, weiß ich auch nicht. Jetzt haben wir uns. Ja, genau. Elisabeth, ich hoffe, es wird jetzt ein bisschen appetitlicher. Ja, appetitlich will ich das mal nicht so bezeichnen. Extreme Neigung. Ja, richtig. Ich habe die extreme Neigung, Fingernägel zu kauen. Mhm. Und wenn die nicht mehr da sind, dann sind die Fußnägel dran. Oh. Ja. Also du bist, kennen wir ja alle, irgendwie aus dem Bekanntenkreis, so jemand, der gerne einfach nur so sitzt und rumknabbert. Ja, das, ne, so will ich das nicht sehen. Ich weiß, also ich mache das schon von Kindheit an. Mhm. Aber in den letzten 10, 15, 20 Jahren immer nur dann, wenn ich nervlich sehr angespannt bin. Im Stress bist. So ist es. Ja. Ich habe Fingernägel 1A. Die sind lang, spitz. Ach so. Ganz toll. Also ein Fremder sieht dir das gar nicht an? Nein, normalerweise nicht. Aber wenn es mich dann überkommt, sind die weg bis zum Nagelbett. Alle? Von allen Fingern? Alle. Du sitzt dann da und nagst die wirklich zapp alle weg. Und es ist sehr schmerzhaft. Mhm. Das merke ich aber erst am nächsten Tag. Denn ich komme mir vor wie in so einem Wahn. Mhm. Und naja. Und dann sind die weg. Spuckst du die aus dann? Ja, ja, klar. Mhm. Logo, wo soll ich das sonst Es hätte ja sagen können, dass sie dir nur runterschluckst. Nee. Weiß ich was. Nee. Also für mich ist wichtig, die sind ab. Mhm. Das hört sich blöd an, aber es ist nun mal so. Mhm. Na gut, das Gefühl haben ja nun sehr viele Leute. Ja, aber... Ab jetzt erzähl mir das mal mit den Fußnägeln. Das habe ich noch nie gehört. Ja, die sind auch bis ins Nagelbett rein. Die sind immer ab oder auch nur, wenn du in eine Stresssituation kommst? Wenn ich in eine Stresssituation komme, dann sind die weg. Aber wie kommt man da? Das ist so eine richtige Akrobatgeschichte, die du dann vollziehst. Wobei ich die nicht mit den Zähnen kaue, sondern mit den Fingernägeln, die ich dann noch habe, abmache. Wow. Ja. Aber wie kriegt man mit den Fingernägeln Fußnägel ab? Oh, das geht hervorragend, das geht? Wenn du vernünftige Fingernägel hast. Aha. Kann man die so abknibbeln, ausreißen quasi? Ja, ja. Regelrecht reißen bis ins Leben rein. Das heißt, die Füße bluten auch schon mal? Ja, aber wie? Mhm. Ja, das hört sich für manchen blöd an, aber es ist so. Mhm. Und ich bin da vor Jahren mal mit zu einem Arzt gegangen und habe den um Rat gefragt. Und der hat mir gesagt, ich sollte in meiner Vergangenheit stöbern. Das hat was mit meiner Vergangenheit zu tun und mit Selbstzerstörung. Ja. Und das war alles, was ich zu hören kriegte. Und da knabber ich heute noch dran. Das ist natürlich nicht so effektiver Rat, ne? Ja, richtig. Denken Sie mal über Ihre Vergangenheit nach. Ja, so und ungefähr. Auf Wiedersehen, ne? Ja, genau. Ja. Genau so war es. Ja, und eine dicke Rechnung wahrscheinlich, die er präsentiert. Ja, gut, die zahlt Krankenkasse, klar. Ja, aber ja. Ja, das ist alles, was man dazu hört. Aber es muss ja eine Ursache haben. Wie oft kommt denn das im Jahr, ich sag mal jetzt, im Jahr vor bei dir? Also, im Jahr. Ja, dieses Jahr war es vielleicht jetzt dreimal. Viermal vielleicht. Es kommt also äußerst selten vor, aber wenn es vorkommt, dann ganz extrem. Ist das, kann man sich ja so vorstellen, dass das quasi wie so ein Trance-Zustand ist, in dem du fällst und du kannst da gar nicht gegen dich an? Nein, kann ich nicht. Ist wahrscheinlich wie so ein, also auch wie eine Sucht, ne? Ja, richtig. Das muss weg und das ist dann so, und wenn es weg ist, ist gut und nächsten Tag schmerzt es dann enorm. Und dann geht mir Licht auf und dann sage ich, mein Gott, bist du bescheuert, warum machst du das? Wenn das dann passiert war. Ja, genau. Was hast du da danach dann für ein Gefühl? Ärgerst du dich über dich selbst? Ja, ich ärgere mich. Ich bin verletzt. Es tut weh. Ist klar, die Fingernägel sind weg. Das Fleisch liegt offen, die Nerven liegen offen. Das tut saumäßig weh. Und das dauert ja eine ganze Zeit, ehe das wieder verwachsen ist. Ja, ne? Bis zu einem halben Jahr. Ehe dass die Fingernägel so sind, wie sie vorher schon einmal waren. Und ja, ich fühle mich total mies. Ist das für dich dann auch so eine persönliche Niederlage, dass das wieder passiert ist? Ja, richtig. Schämst du dich für deinen Mitmenschen, der Umwelt auch? Dann, also nein, ich verdecke das. Gut, die Fingernägel kann man nicht verdecken. Eben. Aber die Füße kann man gut in Socken packen, okay, in die Schuhe packen. Ja, aber die Hände liegen ja nun offen. Ja, die Hände liegen offen, aber das kann man irgendwie, verdecke ich das. Meine ich immer zu glauben, das funktioniert so. Hast du Familie? Ja, klar. Ja, die sehen das dann ja. Ja. Wissen die, dass du ab und zu schon mal solche. Ja, und mein Sohn neigt genau in dieselbe Richtung. Der macht auch seine Fingernägel kurz, aber generell beim Fernsehgucken ist der ganz intensiv dabei. Was ihn auch da immer zu bewegt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er mich dafür früher mal beobachtet hat, weiß ich nicht. Aber wenn er Fernsehen guckt, hat er generell seine Finger im Mund. Ob er jetzt übernervös ist, kann ich nicht sagen, ich weiß es nicht. Aber wenn ich ihn erwische, weil jemand sagt, lass die Finger aus dem Mund, dann tut das auch für 2-3 Minuten, weil ich weiß, es ist sehr schmerzhaft. Aber das hilft ja wenig, ne? Wenn man dir sagen würde, tu die Finger aus dem Mund, wird das bei dir ja auch nichts nutzen. Richtig, es nutzt nichts. Was sagt dein Mann dazu? Mein Mann, ja, was sagt er dazu? Er kriegt da nicht viel von mit, weil ich das meistens dann mache, wenn er nicht zu Hause ist. Und er sich so für meine Fingernägel nicht interessiert. Dazu muss ich aber auch sagen, dass mein Mann früher als Kind oder als junger Mann selber Fingernägel gekaut hat. Also das liegt ja richtig dann in der Familie bei euch. Ja. Ne? Geradezu. Ja, nur halt, dann später hat er es sein lassen und er hat heute Fingernägel, da kannst du, was weiß ich, Wände mit einkratzen. Und die bleiben auch so. Ja. Nun gehe ich davon aus, ich bin ganz sicher, dass Heerscharen vom Psychologen darüber schon geforscht haben, welche Ursachen das hat. Und dieser eine Rat, der war ja nun ziemlich Banane, den dir der Arzt ja gegeben hat. Es wäre sicherlich sehr ratsam, wenn du dich mal mit einem Psychologen unterhalten würdest darüber. Und ich mache dir das Angebot, dass du das erste Gespräch mit einer Psychologin jetzt gleich führen kannst. Nämlich mit meiner Psychologin hier im Hintergrund. Richtig. Vielleicht kann die dir ein paar Tipps geben und bringt dich auf die eine oder andere Idee, was du... Ja, ich habe selber schon geforscht in meiner Kindheit. Gut, ich bin als Kind aufgewachsen ohne Vater, war damals nicht einfach, aber naja, aber das kann es nicht alleine sein. Ja, denn das habe ich gut verarbeitet. Wir machen mal Folgendes. Vielleicht kennst du das Verfahren. Du legst jetzt gleich mal auf nach unserem Gespräch und dann ruft Annette, das ist meine Psychologin heute Nacht, die ruft dich an und dann könnt ihr beide noch ein bisschen miteinander reden. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf und für das Vertrauen. Und ich wünsche dir noch eine schöne Sendung. Vielen Dank. Tschüss, Elisabeth. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Ulf. Ist Ulf dran? 28. Ja, der Ulf ist dran. Guten Abend, Domian. Hallo, guten Abend. Ich habe eine extreme Neigung, die hat gar nichts mit Sex zu tun. Ja? Ich würde aber ganz gern einen Satz sagen, bitte zu dem 16-Jährigen, der angerufen hat, der Sex ohne Kondome macht, weil er gucken will, ob er AIDS kriegt oder nicht. Ich habe nämlich auch in meinem Zivildienst 1994 für eine schwule Organisation in Köln gearbeitet und habe Menschen mit HIV und AIDS gepflegt. Und ich kann nur sagen, er sollte das machen. Weil das war eine Erfahrung, die möchte ich nie missen. Also das Praktikum meinst du? Ja, du hattest eben ein Praktikum vorgeschlagen. Bei mir war es halt regulär der volle Zivildienst. Ich habe die Leute auch begleitet bis in den Tod hinein. Und ich denke mal, er sollte das ruhig machen, damit er selber auch erfährt, was er sich antun könnte damit. Ja. Okay, jetzt zu deiner extremen Neigung. Genau, meine extreme Neigung ist alles, was mit Flugzeugen zu tun hat. Und zwar nicht der technische Bereich oder auch nicht, welche Triebwerke die haben, sondern wie soll ich das ausdrücken, die gesamten Fluggesellschaften. Es geht also so weit, dass ich schon Flugpläne auswendig lerne, meine Bekannten nerve, jeder, der mich anruft und erzählt, ich fliege in Urlaub, dem bete ich auswendig vor, welche Fluggesellschaft das ist, mit welchem Fluggerät sie fliegt und wie lange sie das Flugzeug schon hat. Und es ist also ganz schlimm, es will auch keiner mehr mit mir reden mittlerweile. Bist du Steward? Ich bin Flugbegleiter. Du bist ja Flugbegleiter auch noch. Ja, das hat aber, glaube ich, damit gar nichts zu tun. Ja, aber es liegt ja nahe, ich hätte jetzt gesagt, du musst Flugbegleiter werden oder Pilot oder sowas. Das Gefühl hatte ich auch, weil ich war eigentlich Beamter bis letztes Jahr. Ja. Sogar schon auf Lebenszeit, also einer von denen, denen nie wieder was hätte passieren können beruflich. Und ich habe das tatsächlich alles an den Nagel gehängt. Mhm. Und habe mich dann so lange beworben, bis ich es geschafft habe, endlich diesen Job machen zu können. Und bei wem fliegst du jetzt im Moment? Das sage ich lieber nicht, weil ich da entlassen worden bin, zusammen mit noch zwei anderen Kollegen, weil man wohl unsere Station jetzt schließen will und wir mussten als erstes. Achso, okay. Aber das ist egal. Ja. Meine Manie geht trotzdem weiter. Also du interessierst dich also rundherum um alles, was mit Flugzeugen und Flugzeuglinien zu tun hat? Ja, auch wie die ausgestattet sind. Also warum zum Beispiel viele deutsche Fluggesellschaften in der normalen Holzklasse so spartanisch sind und man trotzdem sehr viel Geld dafür bezahlen muss. Also mit einer asiatischen Airline fliegt, warum die selbst hinten noch Videos hat, was weiß ich. Also die Chance wollen wir jetzt nutzen. Ulf kennt sich absolut aus in dem Chat. Was ist die beste Fluglinie auf der Welt? Also deiner Meinung nach. Ja, die offiziell beste, was ich mal gehört habe, ist wohl die Emirates aus Dubai. Ja. Mit den wohl allerbesten Service und den super tollsten, besten Flugzeugen. Welche ist denn die durchaus auch sehr gut und dennoch sehr günstig, also wo man buchen sollte? Soll ich das jetzt echt sagen? Ist das keine Schleichwerbung? Ach egal, ich frage, ist das deine private Meinung? Also ich kann nur sagen, es gibt eine Airline, die Kuwait Airways. Kuwait. Ja, die fliegen auch ab Frankfurt. Ja. Zum einen in ihr eigenes Land, zum anderen aber auch nach New York. Ja. Und ich weiß nicht, hast du schon mal einen First-Class-Flug für 2000 Mark gekriegt? Nee. Bei denen kriegst du das. Bei denen kriegt man das? Ja. Also wir fliegen demnächst dann nur immer mit dieser Linie alle. Ja, ich habe schon alle verrückt gemacht. Also welche sollte man denn unbedingt meiden? Also ich hätte zum Beispiel ein ganz ungutes Gefühl, in irgendeine russische Gesellschaft einzusteigen. Das kommt drauf an, welche russische. Emotional. Es kommt darauf an, welche russische das ist. Es gibt zum Beispiel eine aus der Ukraine, die ist sehr gut. Mhm. Die arbeitet wohl mit westlichen Firmen zusammen, hat ihr ganzes Fluggerät umgestellt. Also ich würde zum Beispiel meiden, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber die Pakistan Airline. Das ist wohl so eine Never-Come-Back-Airline. Man weiß nie, ob sie wirklich fliegt, wenn man am Flughafen steht. Und man weiß auch nie, ob man wirklich ankommt, wenn man ankommen sollte. Ja. Ja. Da würde ich nicht einsteigen. Was sagst du denn zu unserer Linie, zur Lufthansa? Ja, mit der Lufthansa habe ich so meine Erfahrungen. Es ist, also ich habe mich da immer wieder beworben, weil es ist natürlich für Flugbegleiter die deutsche Fluggesellschaft schlechthin. Die Lufthansa hat ein sehr kompliziertes Auswahlverfahren, wo ganz viele Diplompsychologen vor einem sitzen. Und ich war jetzt schon zweimal in Frankfurt und ich muss ganz ehrlich sagen, die halten mich für blöd. Ja, nicht für blöd. Ich bezog die Frage jetzt auch nicht auf die Auswahlverfahren für die Flugbegleiter, sondern generell als Fluglinie. Vom Service her, von der Qualität, von der Sicherheit und so. Also von der Sicherheit sind sie natürlich unschlagbar. Das ist kein Problem. Die Lufthansa hat genügend Geld für sowas. Vom Service her, also ich bin mal geflogen von Köln nach Frankfurt, da habe ich noch nicht mal was zu trinken gekriegt. Mann, das darf doch nicht wahr sein. Du bist so glänzend informiert. Darf ich dir ja eine Frage stellen, um zu testen, ob du wirklich informiert bist? Na, ich komme drauf an. Na, ich bin da dann nicht so ordentlich so in dem Metier. Aber welche große europäische Fluglinie hat gerade einen Riesenauftrag an Airbus gegeben? British Airways. Ja, das stimmt natürlich. Das war ein Riesenereignis, weil die eigentlich nur Boeing kaufen. Erkläre mir bitte, warum die als europäische Fluglinie bisher immer nur Boeing gekauft haben. Verstehe ich nicht. Weißt du das? Nö, das weiß ich nicht. Also ich denke mal, dass die Briten und die Amerikaner, denen sagt man ja eine sehr enge Freundschaft voraus, sind auch in der Politik. Ja, wenn die USA was machen, die Briten finden das immer toll. Es ist egal, was es ist. Also wir würden hier in Köln sagen, da ist eine Kungelei im Spiel. Da ist eine Kungelei im Spiel, aber das ist es mit Airbus genauso, weil die Briten da auch Teile von bauen. Also extreme Neigung, alles was mit Fluggeräten zu tun hat. Warum ist das eigentlich so bei dir? Das weiß ich nicht. Ich habe mal mein erster Interkontinentalflug, der ist ganz lange her, den hat mir damals mein Freund geschenkt, 1994. Und seitdem ich in diesem Flugzeug gesessen habe, ich wollte eigentlich auch nicht mehr raus. Das war ein Flug von San Francisco nach Frankfurt, 12,5 Stunden in einer funkelnagelneuen Boeing 747 der Lufthansa. Da war sogar das Kabinenpersonal stolz, weil die so neu war. und ich kam mir vor wie im Wohnzimmer und bin dann in Frankfurt gelandet, habe erst meinen Freund angeguckt und dann die Stewardess hat gesagt, ich steige gar nicht erst aus. Also lassen Sie mich einfach hier sitzen, daher kommt das vielleicht. Also, ich wünsche dir viel Glück, dass du, so wie es gerade rausgehört hat, bist du im Moment auf der Suche nach einem neuen Job als Flugbegleiter. Ja, genau. Ist das so, ne? Dass genau. Jetzt irgendein Boss von einer großen, interessanten Fluggesellschaft zugehört hat und hat gesagt, so einen Typen müssen wir anstellen. Also das ist ja ein Juwel für unsere Mitarbeiterschaft, wenn so jemand dabei wäre. Na, hoffentlich. Na, Ulf, alles Gute. Ja, alles. Wenn wir uns mal irgendwo im Flugzeug sehen, mach dich bemerkbar. Ja, mach ich. Vielen Dank noch und tschüss, ne? Ciao. Jetzt ist Mehmet am Telefon, 21 Jahre alt. Hallo, ich grüße dich. Mehmet, extreme Neigung, hast du auch? Ja, ich weiß nicht, was der jetzt selber mal erzählt hat, was da extrem ist, habe ich nicht verstanden, aber... Der gerade? Ja. Weil er ein Flugnarr ist und alles auswendig kann und über alle Fluglinien Bescheid weiß. Okay, bei mir ist anders, also ich mag Blut gerne, weißt du? Was magst du gerne, Blut? Ja, ich mag gerne so, also Blut, auch frisches Blut, das gefällt mir gut. Von wem Blut? Ah ja, zum Beispiel habe ich letztens von einer Freundin der Hamster mal aufgeschlitzt. Wie bitte? Ja, ich weiß es, sagen viele, ich bin pervers oder was, aber... Du hast den angemacht, weißt du? Du hast den Hamster deiner Freundin aufgeschlitzt. Ah ja. Und hast das Blut von dem Hamster getrunken. Nee, jetzt hab ich, was erzählst du, ich hab's nicht getrunken. Ja, was hast du gemacht mit dem Blut? Ja, ich weiß nicht, ich mag das, weißt du, ich hab das früher auch, ich... Ich habe einen Freund, ist im Schlachthof Schlachter, weißt du, und da war ich früher auch öfter da und da war das so. Ich habe zugeguckt und die Tiere geschlachtet werden und irgendwie, ich weiß nicht, das hat sich so ergeben, irgendwie macht mich das geil heute, weißt du. Also nur indem du es anguckst? Ja, ich würde auch jetzt, wenn ich selber mache, ich habe also einmal den Hamster und dann habe ich auch weitergemacht, also habe ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann, aber ich habe auch mal den Hasen dann auch aufgeschlitzt, weißt du. Und ja, und dann? Was dann? Ah ja, das ist, ich weiß, ich guck gerne, weißt du, das stirbt dann und ich weiß, viele sagen, weißt du, ich habe auch hier die Freunde, die sagen jetzt, ich bin pervers, ja, aber ich guck gerne, weißt du. Also ich würde jetzt, oder ich würde nicht, sondern ich sage auch, du bist pervers. Ich weiß ja, gar nicht, was ich da jetzt... Die andere, der Schwule, der steckt sich was in den Arsch rein oder was und... Ja, das finde ich weniger schlimm, als nur einfach so einen Hamster aufzuschlitzen, nur wenn man Spaß an Blut hat. Ich habe hier nur wirklich... Ja, gut, okay, ich bin sonst echt normaler Typ und alles und... Ja, also so normal. Kann keiner was sagen und ich... Also... Ich mach sonst auch nicht viel Scheiße, weißt du, aber ich... Das habe ich mal angefangen und das fand ich ganz gut. Und aber wenn ich weiß, meine Freundin ist voll ausgeflippt, ey. Ist ja, die ist voll ausgeflippt, was ich gemacht habe. Ich sitze hier ja immer, das sage ich jetzt mit den anderen, den Zuschauern und Zuhörern, und höre mir gerne alles Mögliche an und frage auch gerne nach. Aber es gibt manchmal Momente, wo ich einfach keinen Bock habe, sowas zu hören. Und auf dieses hier habe ich jetzt überhaupt keinen Bock und deswegen verabschiede ich mich jetzt auch von Mehmet. Jetzt ganz kurz noch... Leider nur ganz kurz. Holger, 25. Ja, hallo Domi. Hallo Holger. Wir müssen uns kurz fassen, es ist nicht mehr viel Zeit. Versuchen wir. Ja, ist klar. Das hast du gekriegt. Das ist logisch. Also, fünf Bekannte und ich betreiben Eigenurin-Partys. Was betreibt ihr? Eigenurin-Partys. Eigenurin-Partys? Ja, hört sich... Und ihr ladet immer Carmen Thomas dazu ein, oder wie? Nö. Nein. Also, du musst das so vorstellen. Es hat angefangen vor einem halben Jahr. Mhm. Wir waren... zusammen halt, haben was getrunken gehabt, mhm. Und irgendwie kam die verrückte Idee, naja komm, lass uns tun, hast schon was davon gehört, haben wir es gemacht. Was macht ihr denn genau, wie sehen diese Partys aus? Wie sehen die Partys aus? Also wir sind da meistens angetrunken, dann gibt jeder sein Urin ab, wird angestoßen, dann, ja. Aber jeder trinkt seinen eigenen? Ja klar. Ja. Ja klar. Und dann stoßt ihr mit eurem Urin an, ja. Und ihr fühlt euch toll. Ja, das heißt toll. Wir haben halt gehört, es hat eine reinigende und heilende Wirkung. Ja, so sagt man. Sagt man, ja. Ja, und also ihr habt euren Spaß und ja. Es ist unter Umständen vielleicht auch noch gesund. Glauben wir, ja. Glauben viele Leute. Eigenurin-Partys, das ist auch eine extreme Neigung. Ja, würde ich auch so sagen. Wir müssen aber jetzt Schluss machen. Danke, dass du angerufen hast und schön, dass du durchgekommen bist. Mach's gut. Tschüss, Holger. Tschüss. Hui! Freunde, in der Technik heute Nacht Hans-Jürgen Wilde. Morgen ist Freitagnacht. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr, Radio 1 Live, WDR Fernsehen. In einigen Fernsehzeitschriften sind wir nicht ausgedruckt, aber wir sind dennoch da. Offene Talk-Radio-Sendung, offene Show für alle eure Themen. Ich wünsche eine schöne Nacht und sage bis morgen. Ciao.